1. Als König David ein Hose alter erregt hat, litte standig unter Kalte, obwohl man versucht, in mit zahlreichen Decken worn zu halten. 2. Sein Diener schlugen die Schalb vor, ein Jungfrau zu suchen, die den König pflegen und durch ihr körperlich nahe warmen sollte. 3. Nach einer landesweiten such im gesamten Gebiet Israels fanden sie die Skone Bisag von Sunem und brachten sie zum König. For, obwohl die Jungfrau äußerst attraktiv war und den König Hinchbungsvoll pflegte, kam es zu keiner intimen Beziehung zwischen ihnen. 5. Waren dessen Habedunia, der Sohn Hagiths, Anspruch auf den Thron und organisiert sich ein Escort aus Wagen, Ferden und 50 Leibwachten. 6. Sein Vater David hat in Neifer sein Verhalten zur Rechenschaft Jesogen, zu dem Warer nach Absalom geborenen von beeindruckender Gestalt. 7. Adunia sich die Unterstützung von Job, dem Heerführer, und dem Priester Abjatha, die sein Ambition in Aktiv forderten. 8. Im Gegensatz dazu blieben der Priester Zadok, Benaja, der Prophet Nathan Soe Davids besonlich Leibwash dem König true und unterstützten Adunia nicht. 9. Adunia verinstaltet ein großes Opferfest bei der Walkerquell, zu dem Alsein Bruder und die Beamten aus Judah einlud. 10. Den Propheten Nathan, Benaja, die tapferen Helden David Soe seinen Bruder Salomo Schloss o Jedok bewust von der Einladung aus 11. Daraufhin wandte sich Nathan und Bathseba, die Mutter Salomos, und fragte sie, ob sie von Adonias eigenmachtige Krönung one Davids wissen gehort habe. 12. Rit dringend, seinen Plan zu folgen, im Sowohl Igenes Leben als auch das Leben ihr Sohn Salomo zu retten. 13. Sie sollte den König und seinen Fruherren niederinnen, das Salomo sein Nachfolger auf dem Thron sein Word, und nach dem Grund für Adonias Handeln fragen. 14. Nathan versprach, warend ihres Gesprachs mit dem König dazu kamen, ihr Wort offiziell zu bestätigen und die Dringlichkeit zu unterstreichen. 15. Bathseba betrat daraufhin das Gemach des Seulten Königs, der zu diesem Zeitpunkt von Abisag aus Sunem Bedient Word. 16. Nachdem sie sich erbietig vor dem König niedergeworfen hat, erkundigt sich David nach ihrem Anliegen. 17. Sie erinnerten in sein Versprechen vor Gott, das Salomo nach im Regieren und auf seinem Thron sitzen soll. 18. Denik habe sich Adunia nun zum König erhoben, one das David über dies weitreichend Entwicklung informiert worden sei. 19. Sie berichtet von dem großen Festmahl und den geladenen Gasten, wobei sie betonte, das Salomo ausdrücklich übergangen worden war. 20. Ganz Israel wart nun auf ein Entscheidung des Königs, damit offiziell erklär, wer rechtmäßig die Nachfolge antreten soll. 21. Anden Falls werden sie und Salomo nach Davids Tod als Verita behandelt werden, sobald ein neuer Herrscher die Markt übernehm. 22. Noch warend sie mit dem Königsbrach, traf der Prophet Nathan in Palestine, y es zuvor vereinbart werden war. 23. Man meldet dem König die Ankunft des Propheten, der daraufhin eintrat und sich tief vor dem Monarchen vernet. 24. Nathan fragte direkt, ob der König tatsächlich anjordnet habe, dass Adunia die Nachfolge antreten und den Thron besteigen soll. 25. Schildert das Laufend Festmahl, bei dem Adunia bereits als König gefeiert word, waren die führenden Männer des Reichs anwesen seien. 26. Weis darauf hin, dass selts Soe Zadok, Benaja und Salomo von Dysen Feierlichkeiten ausgeschlossen werden wären. 27. Schließlich fragte ob dies one sein wissen geschehen sei, obwohl als treuer Diener ein Information über die Thronfolge erwartet hat. 28. König David befahl daraufhin, Bathseba wieder hier in Zurufen, die Kurt zuvor den Raum verlassen hat, und sie trat vorin. 29. Der König legte einen feierlichen Eid ab und schwor bei Gott, der in aus Jeder not geretet hat, sein Versprechen einzulösen. 30. Bekraftigte, dass noch im Seilbentag dafür sorgen word, dass Salomo y versprochen sein. Nachfolger auf dem Thron word. 31. Bathseba vernet sich tief aus Dankbarkeit und drückte ren Wunsch aus, dass der König David uig leben moge. 32. Unverzüglich ließ David den Priester Zadok, den Propheten Nathan und Benaja rufen, seine Anweisungen entgegenzunehmen. 33. Befahl ihnen, Salomo auf sein eigenes Maultier zu setzen und in Unterbegleitung der königlichen Guards a Gihonquell zu führen. 34. Dort sollten Zadok und Nathan in zum König über Israel selben, woraufhin die Posaunen den neuen Herrscher verkünden sollten. 35. Danach sollte das Volk Salomo zum Palast folgen, damit offiziell den Thron einnehmen und die Herrschaft über Israel und Judah antreten. 36. Benaja bestätigt den Befehl des Königs und druck die Hoffnung aus, dass Gott dies Entscheidung bestätigen möge. 37. Petit darum, dass Gott Salomo ebenso beistehen möge y David und dessen Herrschaft sogar noch glorreicher machen word. 38. So führten Zadok, Nathan und Benaja zusammen mit der Leibwache den Befehl aus und geleiteten Salomo auf Davids Maultier zur Quell. 39. Zadok nahm das Heilige all aus dem Zelt Gottes und salbte Salomo, woraufhin das Volk unterposonenschul lang lebe König Salomo rief. 40. Die gesamte Mensch folgte dem neuen König unter lautem Jubel und Flötenspiel, so dass die Erde von der Begeisterung zu beben schien. 41. Adunia und sein Gast horten den Lamem end ihres Mahls, woraufhin Job misstrauisch nach der Aussage des Orphreus in der Stadt fragte. 42. In diesem Moment erschien Jonathan, der Sohn Abjathars, den Adunia Hoffnungsvoll als Überbringer Gutter nachrichten begrüßt. 43. Jonathan Jedok Berichtet Sofort, das König David Salomo offiziell zum neuen König von Israel ernannt habe. 44. Erklärt, dass der König ein Hochrangige Delegation entsandt habe, Salomo auf dem Königlichen Maultier zur Salbung zu begleiten. 45. Nach der Salbung und der Gihonquell sei die Stadt in einen Freudentormel geraten, was den Lahm erklärt, den sie gerade gehört hatten. 46. Zudem habe Salomo bereits den Königlichen Thron bestiegen, sein Herrschaft über das gesamte Reich anzutreten. 47. Die Bienten hatten David bereits gratuliert, und der König habe Gott im Gebet für die Einsetzung seines Nachfolgers gedankt. 48. David habe ausdrücklich sein Dankbarkeit darüber geäußert, dass die Thronbesteigung seines Sohns noch zu Lebzeiten miterleben dürfte. 49. Als die Gast Adonias dies nachricht horten, packte sie das Entsetzen, woraufhin sie die Versammlung sofort auflossen und flohen. 50. Adunia selbst furchte die rasch Salomos so sehr, dass zum Alter alte und dessen Horner als Zeichen der Schutzsach ergriff. 51. Man berichtet Salomo, dass Adunia Alter im sein Leben flehe und einen Eid verlange, dass nicht hingerichtet word. 52. Salomo antwortet, dass Adunia unversert bleiben word, sofern sich loyal verhult, solte Jedok Bosis plänen, must sterben. 53. Auf Befehl Salomos word Adunia vom Alter wegefot, woraufhin dem König huldigt und von diesem friedlich nach Hause entlassen word.